Bei den IAF-Turnieren 2017 in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar vollbrachten die Deweker Sportler ausgezeichnete Leistungen und kehrten am 22. Juli in die Heimat zurück. Beim IAF-Modellflugzeug-Freiflugturnier um den Asienpokal 2017, das am 14. und 15. Juli stattfand, belegte So Myung-bum den ersten Platz im Einzel der Segelflugzeuge der mittleren und der großen Klasse und Kim Eun-bok den zweiten Platz im Einzel der Segelflugzeuge der mittleren Klasse. Am 16. Juli kamen Kim Eun-bok, So Myung-bum und Kim Song-il beim IAF-Turnier um den Gedenkpokal Sodnom Balzirgi 2017 jeweils auf den ersten, den zweiten und den dritten Platz im Einzel der Segelflugzeuge der großen Klasse.